Der Magen. Der nächste Ort, den unsere nicht erbrochene Nahrung erreicht, ist der Magen, der primär die Funktion des Aufnehmens hat. Er nimmt all die Eindrücke, die von außen kommen, auf, nimmt auf, was es zu verdauen gilt. Aufnehmen können erfordert ein Geöffnetsein, erfordert Passivität und Bereitschaft im Sinne der Hingabefähigkeit. Mit diesen Eigenschaften repräsentiert der Magen den weiblichen Pol. So wie das männliche Prinzip gekennzeichnet ist durch die Fähigkeit des Abstrahlens und der Aktivität, bezeichnet als Feuerelement, so zeigt das weibliche Prinzip Aufnahmebereitschaft, Hingabefähigkeit, Beeindruckbarkeit und die Fähigkeit, aufnehmen und bergen zu können, bezeichnet als Wasserelement. Auf der psychischen Ebene ist es die Fähigkeit des Fühlens, die Gefühlswelt, nicht die Emotionen, welche hier das weibliche Element verwirklicht. Verdrängt ein Mensch die Fähigkeit des Fühlens aus seinem Bewusstsein, so sinkt diese Funktion in den Körper, und der Magen muss nun neben den physischen Nahrungseindrücken auch die psychischen Gefühle aufnehmen und verdauen. In einem solchen Fall geht nicht nur die Liebe durch den Magen, da schlägt etwas auf den Magen oder man frisst etwas in sich hinein, was später als Kummerspeck in die Sichtbarkeit drängt. Neben der Fähigkeit des Aufnehmens finden wir im Magen noch eine andere Funktion vor, die wieder dem männlichen Pol zuzuordnen wäre: Produktion und Abgabe der Magensäure. Säure greift an, ätzt, beißt, zersetzt. Sie ist eindeutig aggressiv. Ein Mensch, dem etwas nicht passt und dem etwas gegen den Strich geht, sagt: Ich bin sauer. Gelingt es einem Menschen nicht, diesen Ärger bewusst zu bewältigen oder auch in Aggression umzusetzen, sodass er seinen Ärger lieber herunterschluckt, dann somatisiert sich seine Aggression, sein Sauersein, als Magensäure. Der Magen reagiert sauer, indem er eine aggressive Flüssigkeit auf materieller Ebene produziert, um damit nicht-materielle Gefühle zu verarbeiten und zu verdauen. Ein schwieriges Unternehmen, bei dem uns so manches wieder aufstößt und nach oben drückt, um daran zu erinnern, dass man Gefühle besser nicht herunterschlucken und dem Magen zum Verdauen überlassen sollte. Die Säure steigt nach oben, denn sie möchte zum Ausdruck kommen. Doch damit hat der Magen kranke Probleme. Ihm fehlt die Fähigkeit, mit seinem Ärger und mit seinen Aggressionen bewusst umzugehen und damit Konflikte und Probleme selbstverantwortlich zu lösen. Der Magenkranke äußert entweder seine Aggressionen überhaupt nicht, frisst alles in sich hinein, oder er zeigt übertriebene Aggression. Beide Extreme helfen ihm aber nicht dabei, Probleme echt zu lösen, denn ihm fehlt als Hintergrund das Selbstvertrauen und das Geborgenheitsgefühl als Basis für eigenständige Konfliktbewältigung. Ein Problem, das wir beim Thema Zähne und Zahnfleisch ja bereits behandelt haben. Jeder weiß, dass schlecht gekaute Nahrung für den gereizten und übersäuerten Magen besonders schlecht verträglich ist. Das Kauen ist aber Aggression. Fehlt das aggressive Kauverhalten, so fällt dies wiederum dem Magen zur Last und er produziert mehr Säure. Der Magenkranke ist ein Mensch, der sich keinen Konflikt leisten will. Er sehnt sich unbewusst zurück in die konfliktfreie Kindheit. Sein Magen will wieder Breinahrung. So ernährt sich der Magenkranke von passierter Kost, von Nahrung, die bereits ein Sieb passiert hat, durch einen Filter gegangen ist und somit ihre Ungefährlichkeit bewiesen hat. Da kann kein harter Brocken mehr drin sein. Die Probleme bleiben im Sieb zurück. Magenkranke vertragen keine Rohkost. Sie ist viel zu roh, zu ursprünglich, zu gefährlich. Die Nahrung muss erst durch den aggressiven Kochvorgang getötet sein, bevor man sich daran wagt. Auch Vollkornbrot lässt sich zu schwer verdauen, weil es noch so viele Probleme enthält. Alle scharfen Speisen, Alkohol, Kaffee, Nikotin und Süßigkeiten stellen einen viel zu großen Reiz dar, als dass der Magenkranke sich ihm stellen würde. Leben und Essen sollen frei sein von allen Herausforderungen. Magensäure führt zu einem Druckgefühl, das die weitere Aufnahme von neuen Eindrücken verhindert. Bei der Einnahme von medikamentösen Säurepuffern kommt es meistens zum Aufstoßen, was Erleichterung bringt, da Aufstoßen eine aggressive Äußerung nach außen ist. Man hat sich mal wieder Luft gemacht und etwas Druck abgelassen. Auch die von der Schulmedizin häufig eingesetzte Tranquilizer-Therapie, zum Beispiel Valium, zeigt uns den gleichen Zusammenhang. Durch das Medikament wird die Verbindung zwischen der Psyche und dem Vegetativum chemisch unterbrochen, sogenannte psychovegetative Entkoppelung. Ein Schritt, der in schweren Fällen auch chirurgisch gemacht wird, indem man beim Ulkuskranken bestimmte Nervenäste, die für die Säureproduktion verantwortlich sind, operativ durchtrennt, die Vagotomie. Bei beiden schulmedizinischen Interventionen wird die Verbindung Gefühl-Magen getrennt, damit der Magen nicht weiterhin Gefühle somatisch verdauen muss. Der Magen wird von Außenreizen abgeschirmt. Die enge Verbindung von Psyche und Magensekretion ist seit den Experimenten von Pavlov hinlänglich bekannt. Durch die synchrone Darreichung von Futter und einem Glockenton konnte Pavlov bei seinen Versuchshunden einen sogenannten bedingten Reflex konditionieren, sodass nach einiger Zeit der Glockenton allein genügte, um die beim Anblick von Nahrung übliche Magensekretion auszulösen. Die Grundhaltung, Gefühl und Aggression nicht nach außen, sondern nach innen, gegen sich selber zu lenken, führt in der Konsequenz schließlich zum Magengeschwür, zur Ulkusbildung. Das Magengeschwür ist kein Geschwür im Sinne der Neubildung oder Wucherung, sondern die Durchlöcherung der Magenwand. Beim Magengeschwür wird anstelle von Außeneindrücken die eigene Magenwand verdaut. Man verdaut sich selbst. Selbstzerfleischung ist der richtige Ausdruck. Der Magenkranke muss lernen, sich seine Gefühle bewusst zu machen, Konflikte bewusst zu bearbeiten und die Eindrücke bewusst zu verdauen. Weiterhin sollte der Ulkuspatient sich seine Wünsche nach infantiler Abhängigkeit, mütterlicher Geborgenheit und seine Sehnsucht, geliebt und versorgt zu werden, bewusst machen und zugestehen, auch und gerade dann, wenn diese Wünsche hinter einer Fassade aus Unabhängigkeit, Ehrgeiz und Durchsetzungsvermögen gut versteckt werden. Auch hier zeigt der Magen die Wahrheit.